Eine Delegation der japanischen Kim-Il-Sungismus-Kim-Jong-Ilismus Studentengruppe unter der Leitung Araki Sakai, die am 26. November mit einer Maschine in Pyongyang ankam, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude einen Blumenkopf nieder und verbeugte sich davor. Auch der stellvertretende Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Oleg Chestunov, und seine Begleitung, die an diesem Tag mit der Maschine in Pyongyang eintrafen, besuchten die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und bezeigten ihre Hochachtung vor ihnen.